Im Beichtstuhl und in der wöchentlichen Pflichtversammlung werden die Sodalen an die Pflichten ihres Laienapostolats in der katholischen Aktion erinnert und erfahren, dass die wichtigste Seelsorgeraufgabe der Streiter des Kriegsheeres ein Aushorchen und Umlauern der anderen, der freien Katholiken ist. Sie haben die Kartotheken des Ordens zu ergänzen und werden durch dies Amt von Jahr zu Jahr zu besseren Spionen dressiert. Ja, dieser Grad der Dressur reicht aus, um auch sie mit einer jesuitischen Giftwirkung auszustatten. Sie lernen, als Elite-Mitglieder katholischer Vereine und Verbände freie Katholiken zum Spitzeldienst anfeuern und ausbilden. Dies gelang ihnen von Jahr zu Jahr leichter, je mehr nämlich die Jesuitenvorschrift der Frömmigkeit zum Inbegriff katholischer Frömmigkeit geworden ist. Umso mehr leuchten sie, durch die strenge Gelübde sklavisch an solche Lebensweise gebunden sind, mit einem Heiligenschein ums Haupt den freien Katholiken voran. Ihre aufgeblähte Eitelkeit, der Auserwählte im auserwählten katholischen Volke zu sein, die selbstverständliches Kennzeichen der jesuitischen Abrichtung ist, erscheint den freien Katholiken nicht unbegründet, und so fühlen sie sich geehrt, wenn der Kongregationist sie zu Diensten in der katholischen Aktion anleitet. Ebenso wie die Dreivierteldressierten und die Halbdressierten werden sie zu den gnadenden Mitteln der Exerzitien angehalten, und diese werden ihnen allmählich unentbehrlich. Doch wie schon angedeutet, hat sich der Jesuit in Bezug auf die Wirkung dieser Exerzitien ziemlich verrechnet. Man sieht, dass er gar nicht weiß, welcher Art die Wandlung in seiner Seele durch die Noviziat-Exerzitien war, denn er gibt allen Nicht-Jesuiten-Exerzitien mit einem abgewandelten Inhalt und in abgewandelter Weise, sodass sie, zum Glück, nicht induziert irremachen können. Die stärkste Wirkung dieser Exerzitien ist die Entwicklung einer hysterischen Anlage, die bis zum Auftauchen hysterischer Visionen gesteigert werden kann, und die starke Suggestion mit Vorstellung von der Hölle, dem Teufel, den Aufgaben des ewigen Krieges gegen die Ketzer und Heiden und für den König der Könige. Doch wird über das Suggerieren solcher Vorstellungen nie hinausgegangen. Es fehlen vor allem alle Befehle zu Trugwahrnehmungen aller fünf Sinne und zu dem Verhalten nach Art halluzinierender Geisteskranker. Es fehlt die Einzelhaft während 30 Tagen, die wochenlange Verdunkelung der Zelle bei Tage und vieles andere. Wir wissen nicht, ob die Jesuiten sich scheuten, ihre schauervolle Dressur voll bekannt zu geben und deshalb die geistlichen Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola für die Nicht-Jesuiten umfälschten, oder ob sie zu eifersüchtig über ihren Gnadenmittel wachen, oder ob es endlich einige unter ihnen nicht krank genug waren und ahnten, wie das echte, wörtlich übersetzte Loyola-Buch auf die Umwelt wirken müsste. Die Hauptsache ist für uns, dass alle die vielen Millionen Sodalen des Kriegsheeres und die abertausende Katholiken, die heute die Exerzitien, die offenen wie die geschlossenen unter jesuitischer Anleitung machen, zwar geschädigt werden, aber doch lange nicht so schwer wie die 14-jährigen Kinder in den Konvikten. Es gibt heute Exerzitien für die Reichswehr, für die Polizei und so weiter und, wie endlich noch erwähnt sei, auch für alle die katholischen Organisationen, die nach dem Kriege unter den Akademikern, sie zählen allein im Rheinland 15.000 Mitglieder, und den Gymnasiasten, Neudeutschland genannt, gegründet wurden. Dies sind Verbände, die den Grundsatz »Erst Katholik, dann Deutscher« offen auf ihre Fahne schreiben. Selbstverständlich werden sie alle Jesuiten hörig, werden die Ketzer verhetzt. Die Vorstellungen, denen sie sich tagelang widmen, begünstigen in stärkerem Grade als sonst die christliche Aufzucht eine Angstneurose vor der Hölle. Diese macht sich in den Jahren der Jugend und Gesundheit nicht stark bemerkbar. Jahrelang wird sie verdrängt. Aber bei ernster Krankheit, noch viel mehr in der Todesstunde, bemächtigt sie sich der Ärmsten. Mit Zittern und Beben beten und beichten sie dem feierlich ewigen Schwinden des Bewusstseins im Tode entgegen. Zufällig hat diese erzeugte Angstneurose die Nebenwirkung, dass die gequälte Seele sich durch die Stiftung all ihrer Habe an dem Bettelorden, der ihr die Gnadenmittel der Exerzitien reichte, zu beruhigen sucht. Wenden wir den Blick zurück auf die vielen Millionen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte, meist schon in Kinderjahren, dem Orden fürs Leben im Gelübde verpflichtet werden und ihre Seelen durch Teildressur zerstören ließen, so erblasst neben dem grauenvollen Schicksal dieser Katholiken, das ihnen der Jesuitengeneral bereitete, dessen Massenmorden und Foltern der Millionen Ketzer und Heiden. Diese konnte er seelisch nicht antasten. Ihnen erwachte bei der leidreichen Verfolgung durch ihre Hingabe des Lebens für ihre Glaubensüberzeugung die Seele zu starkem Gotterleben. Die Abertausende von Katholiken aber, die den Leichenhänden der Jünger Loyolas anvertraut sind, werden ganz allmählich ihnen selbst unmerklich seelisch abgetötet. Ihre Seele verwest nach Mumienart. Arme Katholiken, besonders arme katholische Jugend, Es graut den Andersgläubigen vor eurem Schicksal und eurer Zukunft. Denn Loyolas Geist dringt heute schon bis ins fernste Dorf, bis in den letzten Beichtstuhl, bis in die letzte Gruppe der gelübdefreien Katholiken. Unter allen jungen Katholiken dieser Erde gehört unser tiefstes Mitgefühl aber den Deutschen, deren eingeborener offener Sinn, deren liebe Ehrlichkeit, deren Stolz und Freimut in dieser Ausbildung zum Feigenverräter und Spion so schwer zu ersticken sind, die von allem edlen Erbgut ihrer Seelen von deutscher Art für das ganze Leben getrennt werden.